Das waren die Nachrichten. Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens war es genau 11.92 Uhr. Wie jeden Mittwoch um diese Zeit schalten wir uns ein ins Studio 3 zur beliebten Live-Sendung Musik für junge Leute mit dem bekannten Disc-Jockey Disco Papa. Disco Papa! Disco Papa! Disco Papa! Schnarchlappen, hier im Saal und zu Haus. Ab sofort lassen wir die Sau raus. Oh, alle Gremlinge weg von der Bahnsteinkante. Hier kommt euer alter Funky Dunky Disco Papa. Oh, I do Disco. Papa, du Disco, alle tun den Disco, nur Oma tanzt Mambo. Yeah, alles bereit zum großen Disco-Fight. Denn bis zum ersten Schlaganfall ist es nicht mehr weit. Wer da stöhnt, das ist nicht etwa Donna Summer. Nein, ein junger Mann namens Donnerwetter. Meine Damen, wenn Sie die Toiletten suchen, die sind heute mal auf dem Balkon. Und Sie bitte lassen Sie den Hund vom Schoß. Es sind noch genügend Herren da. Das Fest, das knallt in Papas Music-Scheiß. Und jetzt die Preisfrage an diesem Abend. Welches Stück fehlt hier? Ja, kein Stück fehlt. Hier ist Nachtschwärmer Spezial. Hey, are you ready for Disco Sound? Und wie jeden Dienstag mittwochs mit Charlie 2000. Much more music now. Und los geht's. Ja, Heidi, Heidi, ho, das ist eine der Powerschämen, die zurzeit in allen Discos laufen. Fast allen. Heidi, Heidi, ho. So, Nachtschwärmer, 23.06 Uhr. Wir haben wieder ein Gewinnspiel heute, ganz klar. Yeah. Ich will mit der tanzen gehen. Das war die Tammy Swift. Charlie 2000. 23 Uhr und 10. Ich wäre enttäuscht, wenn das nicht so wäre. Danke, ihr seid wahnsinnig, wahnsinnig. Ja. Jetzt machen wir noch Marius Müller, Westernhagen. Johnny Walker. Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frau, ich brauche kein Ferrari, kein Bad mit Schaum. Ich brauche auch kein Schloss und kein Sonnenschein. Ich muss auch kein Rock'n'Roll-Star sein. Ich brauche kein Whisky und kein Kokain. Aber geiler ist so, als in der Gasse zu liegen. Ich kann mit dir leben in einem Zimmer mit einem coolen Ruf und einer Menge Kumpel. Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien, wenn deine Mutter mich schuld sei ich allein. Es macht mir nichts aus, wieder arbeitslos. Aber geiler ist so, wir hätten viel Mut. Glaube mich, Schatz, wenn ich in die Seiten dresche, ich sing den Blues und du machst die Wäsche. Hab mit mir Geduld, ich schreib einen Hit. Und wenn ich das bringe, dann nehm ich dich mit. Dann trinken wir Schoppens, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der komm uns mal. Schottbus, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der komm uns mal! Wir trinken wie Schottbus, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann uns mal. Lecken. Hat noch ein paar andere gute Songs. Freiheit. Lass uns leben und so weiter. Marius Müller-Westernhagen. D-I-S-C-O on my radio. This is your favorite DJ. Playing your favorite discs and your favorite music. M-U-S-I-C, we can keep the beat. Keep on listening to the music, sweet darling. We love you madly. So, jetzt kommt ein Nachtschwerber Geheimtipp. Yeah. Make you feel the deal, and it's for your pleasure. Take a ride on this adventure. can believe it's almost over. Can't believe it's over. Das ist noch ein ganz heißes Disco. Nochmal, jeder findet ihn ja erst nachts ab 2, 3. Machen wir auch schon früher. Und da flippen die total drauf aus. Techno ganz heiß. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp für Radio Ladies First Hörer und für Nachtschwärmer, wo man die Platten herkriegt. Octomedia in Rastatt. Und da gibt es für Radio Ladies First Hörer einen Sonderpreis. Er geht einfach rein zum Jürgen, fragt euch durch nach dem Jürgen und er sagt, ihr seid Ladies First Hörer. Dann rundet er die volle Summe ab. Zum Beispiel 11,95 Mark kostet die Platte, dann kostet sie nur noch 11 Mark. Ey, ist das ein Angebot? So, da wäre dann noch was. The answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Ja, kommendes Wochenende ist Charlie wieder unterwegs. Nämlich am Freitag, am kommenden. Das ist übrigens der Pfingstfreitag. Da ist Charlie 2000 in Sasbach. Der ist direkt bei Aachen an der B3. Und da ist die berühmt-berüchtigte Manta-Party. Genau. Alles rund um den Manta. Wir suchen den besten Manta. Den besten Manta-Fahrer. Die beste Manta-Tussi. Und verlosen einiges. Riesenspaß. Zum Beispiel ein Tauzi-Wettbewerb. Manta-Fahrer gegen Golffahrer. Ey! Deswegen werde ich auch noch 2, 3 Manta-Witze loswerden müssen. Mag ich, ganz klar. So, Pfingstsamstag, ich starte 2000 in Lauf. Es ist zwischen Bühl und Aachen. Über Ottersweier zu erreichen. Lauf in der Neuwindeckhalle. Am Pfingstsonntag ist Urlaufen dran. Urlaufen direkt bei Appenweier in der Athletenhalle. On the road again, non-stopping. Again. With Charlie 2000. On the road. On the road again. So, alles klar fürs kommende Wochenende. Roger Lee. On the road. On the road. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. So, ein paar Sekunden, 23:19 Uhr. Girl that I had to

Ich habe die Erfahrung gemacht, auf den Song, da fahren die Ladies besonders drauf ab. Wirklich. So, Frage Nummer 1, der Interpret wird gewünscht. Und bei der zweiten Frage genauso. Vielleicht interessiert mich noch die ganz neueste Platte von der Gruppe. Super, sexy Disco-Power-Version von dieser Gruppe. Und deren Name möchte ich gern wissen. Und ihr neuester Titel. Hallo, jetzt kommt die Frage Nummer 3. Kennen wir garantiert auch alle. Wie heißt die Gruppe und wie heißt ihr neuester Titel oder einer ihrer neuester Titel?

Oh, yes, I do. Jetzt nehme ich gleich den ersten rein hier. Oh, super. Oh. Hallo? Wer spricht denn da? Nein, nein. Das kam vom Band. Jetzt habe ich nämlich den richtigen Kandidaten. Und zwar den Carlos aus Karlsruhe. Carlos, hallo. Du bist 25 und auch ein echter Nachtschwärmer. Was zeichnet den echten Nachtschwärmer denn aus, Carlos? Was meinst du? Der ist Tag und Nacht unterwegs. Ja, erstens, ja. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Also der ist mal alkoholfest, natürlich, klar. Und wenn andere Leute schlafen gehen, dann wird er mal erstmal richtig wach. Zumindest am Wochenende, ja? Ja? So, jetzt zu eigentlichen Fragen. Ich höre. Also, das erste war Stevie B. Stevie B, ja. Zweite war Roxette. Roxette. Mit das neue ist Joyride. Joyride, ja. Dritte Blackbox, das neue ist Drag It Up. Super, ja. Und dann MC Hammer. Und ganz zum Schluss Luv. Luv! Ah, da bin ich ja von den Socken. Woher hast du das gewusst? Ich kenne mich noch ein bisschen aus dem Frühjahr. Aha. Ja, 10 Mark für dich. Danke. Bleib dran. Okay. So, alle anderen Linken bitte wieder auf. Super starke Song, die Rembrandts, ja. Hey, toll, spitze. 23:41 Uhr, Music Power. your body go as you listen. Let it flow through your system. It'll take control of your mind and make you move your behind. As it grooves, you feel the tension in the air, and now you're hype. You're getting down because the sound is just. Ah, so ein kleiner Geheimtipp auch, oder? Nein. Schon ganz dicht drin, kann man sagen. Two in the room, oh, wiggle it. 3, 2, 1, 5. Jetzt machen wir noch ein Gewinnspiel. Für alle, die gerade leer ausgegangen sind. Aufgepasst, da kommt ein Mix. Ich will jeweils die Interpreten wissen. Frage Nummer 2, klar? Klar. Das ist übrigens Frage Nummer 3. Frage Nummer 4. Wie heißt die Sängerin? Mixtime für Nachtschwärmer. So, jetzt haben wir bei den vier Fragen belassen wir es, weil ich mich wieder einen Blick auf die Uhr werfe. 23.47 Uhr. Hey! 07221 700 und dreimal die 7. du bist dran. Ja, hier ist Nachtschwärmer Spezial. Keine Angst, dabei sein ist alles. Tja, deine Radiofixe grüßt hier. Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Der erste Kandidat ist der Matthias aus Rastatt, er ist 20 Jahre alt. Matthias? Ja, hallo. Hast du noch einen Gedanke, was ein echter Nachtschwärmer alles so, was, aus was sich der hervorhebt oder was er bringen muss, was der machen muss? Ich weiß nicht, also ich lerne gerade noch von Schule. Ja gut, da müsst du ein bisschen kürzer treten als Nachtschwärmer. Aber das kommt noch, verlass dich drauf, das macht jeder mal durch. Ja. So, also, wie sieht's aus? Na gut, das erste war Whitney Houston. Genau. Zweite Landenbeat. Landenbeat. Dritte Paula Abdul. Jo. Das war schwierig. Beifall für dich, Michael nach Rastatt. Bleib dran. Uhr 53 gleich. Ich muss mich ganz kurz berichtigen. Der Gewinner war der Matthias, nicht der Michael. Da hatte ich mich ein bisschen verhauen. Matthias Manz aus Rastatt. Er bekommt 10 Mark. Morgen geht's weiter mit dem Gewinnspiel. Morgen wieder ab 23 Uhr Nachtschwärmer Spezial mit Charlie. So, nochmals DVB, mach's ungern. Spring Love, ich muss raus aus DVB. Bevor es ja losgeht mit ein bisschen Werbung, soll ich einen Gruß durchsagen. Der Markus Ulrich, der sendet Grüße an seine Freundin, die Sandra Schäfer aus Iffezheim. Aha. Hey, aufgepasst! Aufgepasst, da ist wieder was los dieses Wochenende. Und zwar am kommenden Freitag. Im Festzelt in Sasbach, das ist direkt bei Aachen, an der B3. Da ist Charlie 2000 und nochmal ein ganz besonderes Programm. Eine Manta-Party. Eine Manta-Party, genau. Alle wollen richtig gepflegten Manta haben oder wie auch immer, was nach Manta aussieht, sind eingeladen. Der beste Manta wird prämiert. Dann bringt euren Manta-Tussis mit, die gucken wir uns auch an. Dann gibt es natürlich jede Menge Spiele rund um den Manta. Zum Beispiel Tauzi-Wettbewerb. Tauzi-Wettbewerb zwischen Manta-Fahrern und Golffahrern. Bin gespannt, wie das ausgeht. So, zu einer Manta-Veranstaltung hier an der Manta-Witze. Jetzt bringe ich gleich mal ein. Ich habe tausende Flagger. Einen bringe ich jetzt mal. Was macht ein Manta-Fahrer, wenn bei ihm vorne aus dem Motor Feuer rauskommen? Was macht er da am besten? Also, er geht her, macht hinten den Kofferraum auf, legt ein Gegenfeuer von hinten her. Das halte ich nicht aus. So, weiter geht's am Pfingstsamstag, am kommenden, ist Charlie 2000 in Lauf. L-A-U-F, Lauf. Das ist bei Bühl. Und da bin ich in der Neuwindeck-Halle mit der großen Anlage. Also Pfingstsamstag. Und Pfingstsonntag. Da ist dran Urlaufen, das Dorf der Liebe in der Athletenhalle. Ja, alles klar fürs kommende Wochenende? Okay, oh. Alter, da liegt mir doch noch ein Manta-Witz auf der Zunge. Das geht nicht anders. Also, übrigens, wenn die Manta-Party dann vorbei ist am Freitag, dann lasse ich das mit den Witzen, sonst kriege ich noch Ärger. Wie fegt man eine Disco im tiefsten Schwarzwald leer? Hey, wie? Also, indem man reingeht, sich in die Masse stellt und laut fragt, wem der Manta gehört, der 1000 brennt. Das möchte ich aber nicht probieren. Hallo, hier ist die große Private, 23.57 Uhr. morgen am Mittwoch ab 23 Uhr wieder ein Nachtschwärmer-Spezial mit Charlie 2000. Tschüss. Tschüss. Ja, hier ist wieder euer Madman DJ vom Sender Paprika. Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! So, jetzt reicht's aber. Achtung! Achtung! Jetzt reicht's aber. Endgültig. Achtung! Schluss mit diesem Blödsinn. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Good night. Es ist 24 Uhr, RPR angeschlossen, Radio Victoria in Baden-Baden. Zur Verkehrslage, uns liegen keine Störungsmeldungen vor. Weiter gute Fahrt.